Im Stück bringt die Staatsanwältin Kant gegen eine Kosten-Nutzen-Rechnung in Stellung. Wie erwähnt, sagt Kant sinngemäß, dass man Menschen immer als Personen, niemals als bloße Mittel betrachten muss. Der kategorische Imperativ verbietet zum Beispiel Sklaverei, weil man damit andere als Objekte behandelt. Dem strengen Kant zufolge ist sogar Selbstbefriedigung unmoralisch, weil man sich dabei selbst zum Objekt macht. Dem kategorischen Imperativ folgt auch die Staatsanwältin, die meint, der Pilot habe zwischen Menschenleben abgewogen und die Passagiere so zu Objekten gemacht. Doch diese Einschätzung trifft den Fall nicht. Der Pilot behandelt die Passagiere keineswegs als bloße Mittel, denn er benutzt sie ja nicht, um den Terroristen auszuschalten. Ihr Tod ist vielmehr ein Nebeneffekt seiner Rettung der Stadionbesucher. Auch wenn er absehen konnte, dass sie sterben, wenn er schießt, hatte er niemals die Absicht, sie zu töten. Hätte er nur den Attentäter gezielt ausschalten können, hätte er genau das getan. Vielmehr hat er den Tod der Passagiere in Kauf genommen, um den Terroristen zu stoppen und die Stadionbesucher zu retten. Diese Unterscheidung mag spitzfindig klingen. Sie beinhaltet aber eine wichtige Erkenntnis für die Moral. Wir unterscheiden oft zwischen Handlungen und den Nebeneffekten dieser Handlungen. Das sieht man schon im Strafrecht. Wer den Nachbarn tötet, indem er ihn absichtlich überfährt, wird härter bestraft als derjenige, der ohne Schulterblick aus der Parklücke ausschert und den Nachbarn dabei unglücklich erwischt. Vorsatz ist etwas anderes als Fahrlässigkeit.